wütende Seele zeigt seine schärfenden Zähne, treibt meine Nerven die Leere zum Nervengewebe, beherrsche die Wege vom Herzen zur Seele, durch Meere von Tränen zum Gehirn ins verschärfte System und stärke mein Leben. Bemerke beim Reden die Härte der Szene, seh dichtes weißes Licht und mein Geist blöd steht vernebelt daneben, befolgt Gesetze, die bloß hier gelten und mein Großhirn helfen, jag Phantome durch Axone zu den Augen, die mir fokussieren helfen. Mein Geist bleibt die treibende Kraft der Persönlichkeit, Merchandise, Zeit mit Titan Rhymes, wie blöd ihr seid. Raps ohne Sinn, er wird sich die Welt spalten, bevor er Schenk kapiert. Sprechen ist machen, der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ich bin endlich hier in deinem Gehirn, setzen Fuß in deinen Traum. Es fließt Blut aus meinen Augen, doch ich vermute das Gute in deinem Glauben. Ich denke, ich kann dir die Wut rauben, du musst nicht nur trauen. Die Essenz ergänzt die Energie und äußert sich im Glänzen deiner Augen. Und an meiner Brust verbinden sich die Kräfte zu einer Einheit. Die eine Hälfte bleibt rein, während die andere per Leitbahn weit reist. Der Leidtragende weiß meist nicht, wie ihm geschieht, wenn ein kranker Geist eben in ihm die vielen Fäden zieht. Ich weiß, ich rede viel, doch bisher unausgesprochene Worte verbergen Tief und Wahrheit. Ich mein Kopf rein und schaffe Klarheit, merke nicht mehr, dass ihr da seid. Es gibt viel Arbeit, weil alle ja schreien zu dem, was sie nicht kennen. Also bahn frei für den echten Kampfgeist.